Anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns fand unter der gemeinsamen Leitung der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und des spanischen Vorbereitungskomitees für die Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 das internationale Internetseminar unter dem Motto »Der große Führer Exzellenz Kim Jong-il lebt in den Herzen der Koreaner und der fortschrittlichen Menschen der Welt ewig fort« statt. Am Seminar beteiligten sich der Vorsitzende der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, die Vertreter ihrer Zweigstellen und die Persönlichkeiten der Organisationen für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und der Juche-ideologischen Organisationen in mehreren Ländern. Die Redner würdigten das edle Leben von Kim Jong-il, der sich durch außergewöhnliche ideologisch-theoretische Weisheit, hervorragende Führungsfähigkeit und großartige revolutionäre Praxis die historischen Verdienste erworben hatte, die in die Menschheitsgeschichte glänzend eingehen würden. Während des internationalen Internetseminars wurde die Sonderhomepage von 100.000 Internetnutzern besucht.